Abschnitt 54 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Logos. Wenn wir unter uns wenigen von den Rätseln der Welt sprechen, so springt wohl ein Monistlein dazwischen und nennt uns als Lösung des Rätsels das Substanzgesetz. Also das Gesetz, dass Materie und Energie ewig und unveränderlich sind. Aber erklärt man ein Ding dadurch, dass man seine Zeitdauer nennt? Hast du den Logos, der in Venedigs Markuskirche heimlich verschwommen drinne ist, hast du diesen Logos erklärt, wenn du uns sagst, dass diese Kirche 8 Jahrhunderte alt ist? Ende von Abschnitt 54, gelesen von Jesse, Dessau-Russlau, im August 2024.